Kapitel 51. David und Kim fahren zu einem argentinischen Steakhouse. Da gibt es Steaks von 200, 300 und 500 Gramm. Kim bestellt ein Steak von 500 Gramm. Der Kellner fragt: Wie möchten Sie Ihr Steak? Durch, medium oder blutig? Sehr blutig. Kims grüne Augen leuchten. Bitte nur eine Minute von jeder Seite. Und einen Rotwein, bitte. David möchte ein 300-Gramm-Steak. Durch. Kapitel 52. Der Kellner bringt die Steaks. Dazu gibt es Pommes frites und Salat von der Salatbar. Guten Appetit, sagt Kim. Prost, sagt David. Sie stoßen mit den Rotweingläsern an. David fragt: Arbeitest du heute Nacht wieder? Kim antwortet: Natürlich. Das Geschäft mit Juwelen ist viel Arbeit. Und was machst du am Tag? Schlafen? Ich finde den Tag uninteressant. Am Tag machen die normalen Leute normale Sachen. In der Nacht ist das Leben intensiver. Die Nacht ist die Zeit der guten Gespräche, der Ideen und Visionen und der Liebe. Kapitel 53. Kim sieht David mit ihren grünen Augen an. David sieht zurück. Kim lächelt. David lächelt zurück. Kim fragt: Darf ich den Film aussuchen? Natürlich. Was möchtest du sehen? Es gibt einen neuen Horrorfilm. Er heißt Das Massaker. Hast du Lust, den Film zu sehen? David ist irritiert. Frauen und Horrorfilme? Aber er sagt: Ja, gerne. Wunderbar, ruft Kim. Ich liebe Horrorfilme. Kapitel 54. David und Kim fahren über die Brücke ins Zentrum von Dresden. Über der Elbe liegt Nebel. Es ist kalt. Es herrscht eine Jack-the-Ripper-Atmosphäre. Im Kino kaufen David und Kim Popcorn. Nach 20 Minuten Werbung und einigen Trailern beginnt der Film. Kapitel 55. Das Massaker ist ein guter Horrorfilm. Die Story macht Angst. Es gibt viele Tote und es fließen viele Liter Blut. David sieht zu Kim. Er denkt: Normalerweise möchten die Frauen, dass in einem Horrorfilm der Mann die Frau in den Arm nimmt. Aber Kim nicht. Kim amüsiert sich. Sie lacht oft und sagt: Ja, sehr gut. Mehr Blut. David ist irritiert.